Ein deutsches Märchen. Der Zwerg. Es war einmal im großen Königreich Paradonien. Ein König namens Markus, dessen Liebe zu Äpfeln jedem im Königreich bekannt war. Den ganzen Tag über aß er nur Äpfel und teilte sie nicht einmal mit seiner geliebten Tochter Prinzessin Alma. Du weißt, dass ich dich liebe, Alma. Aber meine Liebe zu Äpfeln übersteigt alles. Das ist nicht fair, Vater. Ich wollte nur einmal abbeißen. Meine Liebe, selbst wenn ich es wollte, dürfte ich es nicht tun. Du weißt warum. Ich habe die... Ja, ich weiß. Du hast den großen alten Weisen alle Bäume deines Gartens verhexen lassen und wer einen Apfel davon isst, wird in die unterirdische Welt hineingezogen. Ja, ich habe es bereits Millionen Male gehört. Oh, gut. Aber Vater! Lass mich meine Äpfel in Ruhe essen. Egal was passiert, heute werde ich einen Apfel probieren. Am Nachmittag, als der König sein Nickerchen machen wollte, holte Prinzessin Alma ihr goldenes Klatschspielzeug heraus und brachte es in die Nähe des Gartens, in dem die Wachen standen. Sie versteckte sich und legte das Spielzeug ab. Sofort fing es an zu klatschen und bewegte sich in der Nähe der Wachen. Aber zur Überraschung der Prinzessin bewegte sich keine der Wachen. Das Spielzeug blieb in der Nähe einer Person stehen. Und als Prinzessin Alma aufblickte, sah sie einen Mann, der wie ein Prinz gekleidet war und eine Krone trug. Sie verstand natürlich sofort, dass es Prinz Mächtig war, der gekommen war, um ihre Hand zu bitten. Prinzessin Alma rannte sofort zurück zum Palast. Später an diesem Tag, als König Markus und Prinz Mächtig im Gerichtssaal sprachen, präsentierten die Zofen Prinzessin Alma. Oh, seht mal, da ist meine Tochter. Alma, das ist Prinz Mächtig vom Brestanischen Königreich. Ah, wie geht es dir, Prinzessin Alma? Es geht mir sehr gut. Danke dafür. Nun, es sieht so aus, als würdet ihr beide gut miteinander auskommen. Meine Tochter, warum zeigt sie ihm nicht unser schönes Königreich? Sicher, Vater! Als die Prinzessin und der Prinz aus dem Schloss kamen und zum Garten gingen, fragte sie: Also, warum nennen Sie dich Prinz Mighty? Oh, das liegt daran, dass ich der mächtigste Prinz der ganzen Welt bin. Ich habe Drachen gefangen genommen, Löwen vor mir verbeugen lassen und eine Armee von Bären besiegt. Ich bin der größte Mensch, der je auf der Erde gewandelt ist. Meine Güte, dieser Typ ist ein Angeber. Oh, ist das so? Dann muss ich die glücklichste Prinzessin sein, wenn ich in deiner Gegenwart bin. Und da du so tapfer bist und um meine Hand anhalten willst, möchte ich dich um einen Gefallen bitten, bevor wir unser Band knüpfen. Das wäre... Siehst du die Apfelbäume dort? Ja. Ich möchte nur einen Apfel von einem dieser Bäume essen. Würdest du so freundlich sein und einen für mich pflücken? Ist das alles? Ja, ich werde den Apfel für dich holen. Komm. Als die Prinzessin und der Prinz zu den Wachen kamen, hielt Nexus sie auf. Meine Prinzessin, dieser Ort ist auf Befehl des Königs tabu. Wie kannst du es wagen? Dabei zog Nexus seinen Helm aus und schaute Prinz Mighty direkt in die Augen. Prinzessin Alma war verblüfft, wie gut er aussah. Meine Güte, jetzt ist rechts hier Mr. Mighty. Ich folge dem Befehl des Königs, Majestät. Du bist ein Diener. Ich werde deine... Gerade dann unterbrach Prinzessin Alma. Prinz Mighty, lass es sein. Ich schätze, mein Wunsch, einen Apfel zu haben, wird unerfüllt bleiben. Das bewegte Nexus, der nicht verstand, dass die schelmische Prinzessin nur so tat. Oh, meine Prinzessin, bitte sag das nicht. Ich will den König nicht wütend machen. Aber er wird es nie erfahren. Lass Prinz Mighty schnell einen Apfel pflücken und wir sind sofort weg. Nexus dachte eine Weile nach und nickte dann. In Ordnung. Nur ein Apfel. Oh, ist er nicht bezaubernd? Als sich Nexus bewegte, ging Prinz Mighty zu einem Baum und pflückte einen Apfel, der sehr tief hing. Sobald der Prinzessin der Apfel gegeben wurde, nahm sie einen Bissen und genoss ihn. Das ist der beste Geschmack, Soup. Plötzlich erschien ein Drache aus der Tiefe. Packte Prinzessin Alma und zog sich wieder zurück. Prinz Mighty zitterte und Nexus war schockiert. Alles war so schnell geschehen, dass niemand von den Wachen, auch Nexus selbst, die Zeit hatten zu reagieren. In diesem Moment kam der König zum Garten, weil er das Brüllen des Drachens gehört hatte. Alma, geht es dir gut? Wo ist Alma? Wo ist meine Tochter? Prinz Mighty erklärte alles dem König, der nun wütend auf Nexus war. Nexus, wie konntest du es wagen, sie einen Apfel essen zu lassen? Mein König, es tut mir leid. Aber die Prinzessin war sehr aufgebracht und wollte nur einen Bissen von einem Apfel haben. Ich fühlte mich schlecht. Du Narr, denkst du, es war nicht schwer für mich, all die Jahre Nein zu ihr zu sagen? Dieser Garten ist verflucht. Was sagst du da, König? Der große alte Weise verfluchte mich vor Jahren, als ich in seinem Wald auf die Jagd ging. Ich trat versehentlich auf seinen Apfelteller und er verfluchte mich, dass ich für den Rest meines Lebens Äpfel essen muss. Sonst wird das Volk meines Königreichs leiden und der Drache wird niemanden am Leben lassen. Und wenn jemand anderes einen Apfel aus dem Garten isst, dann würde der Drache kommen und ihn verschleppen. Nexus bedauerte seine Entscheidung, die Prinzessin den Apfel essen zu lassen. Ist es möglich, sie zurückzubringen oder den Zauber des Weisen zu brechen? Der Zauber kann erst gebrochen oder umgekehrt werden, wenn der Weise es selbst tut. Ich kann niemals einen Fuß in seinen Wald setzen, sonst wird das ganze Königreich zu Asche. Mein König, bitte gebt mir eine Chance. Ich werde in den Wald gehen und sie zurückbringen. Sehr gut. Aber nimm Prinz Mächtig mit. Er ist ein tapferer Mann. Eigentlich dachte ich, man sollte... Natürlich. Ich gehe auch nicht gern ganz allein dorthin. Und so machten sie sich auf den Weg ohne andere Soldaten, denn sie wollten den Weisen nicht noch wütender machen. Sie ritten tagelang und kamen schließlich dort im Dschungel an, wo der Weise lebte. Sie stiegen von ihren Pferden ab und gingen langsam und vorsichtig, um keine Geräusche zu machen. Der Weise saß vor einer Höhle und war in einer tiefen Meditation. Nexus und Prinz Mighty schlichen am Weisen vorbei und gingen in die Höhle. Im Inneren war es stockdunkel und nur ihre Augen waren zu sehen. Die beiden Männer gingen weiter und erreichten schließlich einen Ort, an dem sie endlich Licht sehen konnten. Als sie sich dem Licht näherten, sahen sahen sie, wie Prinzessin Alma um den Drachen gewickelt war und schlief. Oh, sieh mal, da ist sie ja. Aber es war zu spät, denn der Drache öffnete seine heftigen Augen. Und als er die beiden Männer sah, brüllte er laut. Lauf, sonst wird die Prinzessin verletzt. Die beiden rannten so schnell sie konnten. Als sie aus der Höhle herauskamen, flüchteten die beiden durch den nahen Busch. Nachdem sie weit genug von der Höhle entfernt waren, setzten sie sich unter einem Baum, um Luft zu holen. Schnaufend und prustend brach Prinz Mighty ein Stück Brot ab. Ah, sei nicht böse, aber ich bin sehr hungrig. Du solltest auch essen. Wir haben seit Tagen nichts gegessen. Nexus nickte und Prinz Mighty gab Nexus das Stück Brot. Gerade als er im Begriff war, ein weiteres für sich selbst zu nehmen, erschien aus dem Nichts ein Elf vor ihnen. Ah! Wer bist du denn? Entspann dich! Ich bin nur ein Elf. Mein Name ist Elfanso und ich bin sehr hungrig. Sir, kann ich Ihr Stück Brot haben? Nexus gab ihm den Leib, aber Elfanso ließ ihn fallen. Upsi! Netter Herr, bitte heben Sie es auf und geben Sie es mir wieder. Warum kannst du es nicht selbst aufheben? Wenn du dir keine Mühe für dein tägliches Brot machen kannst, dann verdienst du es nicht, es zu haben. Und gerade als er es sagte, verwandelte sich der Elf in einen gut aussehenden Mann. Nexus und Prinz Mighty waren schockiert. Oh, vielen Dank, Soldat. Mein Name ist Fanzo und ich bin der Neffe des Weisen. Vor Jahren hatte mein Onkel, ein sehr launischer Mann, mich und meine Frau verzaubert und mich so in einen Elfen und meine Frau in einen Drachen verwandelt. Später, als er sich beruhigte, versuchte er, den Zauber umzukehren, indem er uns den süßesten Apfel der Welt essen ließ. Aber gerade dann trat ein König, der hier draußen zur Jagd war, auf den Apfelteller und verdarb sie. Das wäre unser armer König. Aber sag mir, wie kann der Zauber gebrochen werden? Nun, er blickte in seine magische Blase und kündigte an, dass ein Tag kommen würde, an dem ein Soldat sich weigern würde, einen Elfen zu bemitleiden. Dann würde der Zauber brechen und ich würde zu meiner normalen menschlichen Gestalt zurückkehren. Aber... Und was? Aber um den Zauber meiner Frau zu brechen, musst du dich vor ihrer Drachenform opfern. Und es tut mir leid, aber das ist der einzige Weg, die Prinzessin zu befreien. Ich bin bereit. Alles für meinen König. Nexus ging in die Höhle. Der Drache wachte auf und hörte seine Schritte. Er brüllte laut. Nexus trat vor ihm. Gerade dann öffnete Prinzessin Alma langsam die Augen. Nexus, der nicht gesehen hatte, wie die Prinzessin aufwachte, sagte zum Drachen: Ich bin hierher gekommen, um mich vor dir zu opfern, damit du zu deiner menschlichen Gestalt zurückkehren und Prinzessin Alma in ihr Königreich zurückkehren kann. Als er das sagte und sich nach unten beugte, gab es plötzlich einen funkelnden Lichtblitz. Nexus blickte auf und sah, dass der Drache weg war. Und vor ihm stand eine schöne Frau zusammen mit Prinzessin Alma. Prinzessin Alma, Gott sei Dank geht es Ihnen gut. Prinzessin Alma lief sofort auf Nexus zu und umarmte ihn. Oh, Nexus, ich liebe dich. Gerade dann kamen Prinz Mighty, Fanzo und der Weise herein und sahen, dass der Drache weg war. Fanzos Frau Valina lief auf ihn zu und umarmte ihn fest. Prinz Mighty erkannte unterdessen, dass Prinzessin Alma Nexus liebte und nicht ihn. Er lächelte, weil es für ihn in Ordnung war. Nun, ich habe nichts getan, um ihr Herz zu gewinnen. Er verdient sie mehr als ich. Der Weise segnete sie alle. Prinz Mighty verabschiedete sich von Prinzessin Alma und Nexus. In euch beiden habe ich meine besten Freunde gefunden. Bis bald wieder. Und so verließ er die beiden. Nexus und Prinzessin Alma kehrten zurück ins Königreich. Und der König war begeistert. Er kündigte eine große Hochzeit an und bald waren Prinzessin Alma und Nexus verheiratet. Auf dem Apfelgarten lag kein Zauber mehr und wurde allen Bürgern des Königreichs zugänglich gemacht. Und was König Markus betrifft, so nahm er ein Stück Mango und aß es nach Herzenslust. Ende.